الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت بريدة أن شوستن بدين. Wir werden inshallah ta'ala eine neue essentielle wichtige Grundlage lernen, nämlich Mustalah al-Hadith, eine Einführung in die wichtigsten Grundlagen in der Hadith-Wissenschaft, die jeder Strebende nach dem authentischen islamischen Wissen kennen muss. Jeder Student des islamischen Wissens und jede Studentin des islamischen Wissens muss diese Wissenschaft kennen. Und wir werden inshallah ta'ala die Unterrichte kurz halten, damit wir inshallah ta'ala den besten Nutzen daraus ziehen können. Möge Allah mir und euch den Erfolg dazu schenken. Mustalah al-Hadith. Was ist Mustalah al-Hadith? Mustalah al-Hadith, barakallahu fikum, ist folgendes: die Wissenschaft über die Prinzipien und Regeln, mit denen man den Zustand des Isnad, also der Isnad ist die Überlieferungskette, und des Metten, das heißt der Überlieferungstext, hinsichtlich der Akzeptanz oder der Ablehnung erkennen kann. Das ist Mustalah al-Hadith. Das ist die Wissenschaft von Mustalah al-Hadith. Was ist der Nutzen, den wir aus dieser Definition herausleiten können, beziehungsweise der Nutzen aus dieser Wissenschaft? Erstens, der Nutzen liegt also darin, dass diese Wissenschaft die Unterscheidung zwischen authentischen und nicht authentischen Überlieferungen ermöglicht. Durch diese Wissenschaft lernst du zu verstehen, was die Gelehrten des Islams meinen, wenn sie sagen, diese Überlieferung ist authentisch, sie wird akzeptiert, und diese Überlieferung ist schwach oder diese Überlieferung ist erlogen und wird abgelehnt. Du selber kannst nicht durch diese Wissenschaft Überlieferungen einstufen. Dafür musst du tiefer studieren und ein Leben dir Zeit, also eine Lebenszeit in dieser Wissenschaft verbringen. Also das lernt man nicht von heute auf morgen, weder in 1 und 2 Jahren. Aber du lernst die Begriffe und Definitionen und Urteile der Gelehrten des Islams bezüglich den Überlieferungen, die vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind, von Sahaba und Tabi'in und anderen. Naam. Zweitens nimmst du mehr an Überzeugung über deine Religion zu. Denn Allah Azza wa Jal sagt, inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden ihre Schützer sein. Du lernst auch, dass Allah Azza wa Jal seine Religion schützt. Und ein Grund, wie Allah Azza wa Jal seine Religion schützt oder ein Mittel ist, sind die Gelehrten des Islam. Du lernst auch, dass die Religion klar und deutlich ist. Du lernst auch, was ein richtiger Glaube und was ein falscher Glaube ist, wie du richtig Allah Azza wa Jalla anbetest und wie man Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht anzubeten hat, weil entweder die Überlieferungen erlogen sind oder eben nicht die Stufe erreicht haben, dass man Allah Azza wa Jal so anbeten darf. Versteht ihr, was ich meine? Also du kannst unterscheiden, was ist der richtige Glaube und was nicht. Wie bete ich Allah Azza wa Jal an und wie nicht? Wie handle ich und wie nicht? Und das lernst du inshallah ta'ala, indem du die Urteile der Gelehrten in Bezug auf diese Überlieferungen lernst. Denn wenn du verstanden hast, diese Überlieferung ist gelogen, ist erlogen, über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dann weißt du, dann arbeitest du nicht damit. Es ist haram, damit zu arbeiten. Und darfst du auch nicht verbreiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Wer über mich absichtlich lügt, so soll er seinen Platz im Höllenfeuer vorbereiten. Bei Bukhari und Muslim. Und auch sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, wer über Allahs Religion ohne Wissen redet, ist ein Lügner, auch wenn er das Lügen nicht beabsichtigt hat. Nein, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch aufpassen, was wir weitergeben über Allah und seinen Gesandten, ob es wirklich von Allah oder von seinem Gesandten ist. Das waren einige Nutzen. Ich will es inshallah kurz fassen. Fangen wir direkt an. Mit einigen Definitionen, zum Beispiel, was ist Al-Hadith? Al-Hadith in der Sprache ist etwas Neues, eine Nachricht. Etwas Neues oder eine Nachricht. Oder ein Gespräch. Oder auch sagt man eine Überlieferung. Na, das ist sprachlich gesehen. Islamisch gesehen, also fachlich gesehen, was die Hadith-Gelehrten darunter verstehen, ist alles, was dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird. Also alles, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird. In fünf Dingen. Erstens seine Aussagen bzw. seine Worte. Zweitens seine Taten. Drittens seine Billigung. Viertens sein Aussehen. Und fünftens sein Charakter. So alles, was dem Prophet sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, ist bei den Hadith-Gelehrten wichtig. Tayyib? Nein. Was heißt stillschweigende Billigung oder eine Billigung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Weil die Worte sind klar. Die Worte, barakallahu fikum, das, was der Prophet gesagt hat. Die Taten, das, was der Prophet getan hat. Aber was ist eine Billigung? At-Taqrir auf Arabisch. Das ist zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht einen Sahabi, einen Gefährten von ihm, eine bestimmte Anbetung verrichten. Oder hört von einem der Sahaba, dass er eine bestimmte Sache gemacht hat. Und er hat es nicht abgelehnt. Oder er hat es bestätigt. Dann ist das Anbetung geworden. Versteht ihr, was ich meine? Aber diese stillschweigende Billigung oder die Billigung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam konnte nur vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ausgeführt werden. Und da der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, kann keiner heute irgendwas Neues machen und irgendwie bestätigt werden von irgendwelchen Gelehrten. Das geht nicht. Weil die Religion wurde vervollständigt durch Allah und mit dem Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist nichts erlaubt hinzuzufügen noch hinwegzunehmen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns von Allah angeordnet hat. Verstanden? Na'am. Tayyib. Al-Khabar. Was ist Al-Khabar? Al-Khabar ist die Nachricht, ist die Neuigkeit. Und das ist sprachlich. Fachlich ist es nach einigen Ulama dasselbe wie Al-Hadith. Andere sagen, das ist alles, was von anderen außer vom Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet worden ist. Und die dritte Meinung ist, das ist vom Prophet und andere überliefert. Ihr verstanden? Nein. Das sind erstmal zwei wichtige Begriffe. Drittens, Al-Athar. Was ist Al-Athar? Al-Athar ist das Überrest in der Sprache oder man sagt auch die Zeichen. Nein. Fachlich gibt es zwei Definitionen von den Gelehrten des Islams. Erstens ist dasselbe wie Al-Hadith, also alles, was dem Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zugeschrieben worden ist. Zweitens, Aussprüche und Taten, die den Gefährten und den Tabi'in zugeschrieben werden. Drei. Aussagen und Taten, die den Sahaba und den Tabi'in zugeschrieben werden. Was ist ein Sahabi? Ein Sahabi ist ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat Bedingungen, dass wir sagen können, das ist ein Gefährter vom Propheten. Erstens, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Mu'min, als Muslim getroffen. Er hat ihn getroffen, an ihn geglaubt und ist als Muslim gestorben. Also in seiner Zeit. Er hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebt, dass er lebend war. Er hat an ihn geglaubt und ist als Muslim gestorben. Auch sagen die Ulama, wenn dazwischen eine Abtrünnigkeit war. Also wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, an ihn geglaubt hat, also Muslim wurde, dann weil er abtrünnig geworden ist, aber wieder den Islam angenommen hat und so starb, wird er trotzdem als Sahabi eingestuft. Und alle Sahaba radiyallahu ta'ala anhum sind vertrauenswürdige, aufrichtige Überlieferer. Keiner von ihnen wird angezweifelt. Und darin gibt es keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten des Islam. Was ist ein Tabi'i? Ein Tabi'i ist eine Person, die einen Sahabi getroffen hat als Muslim und gestorben ist als Muslim. Und oftmals sagt man, spricht man, wenn man von den Tabi'in spricht, spricht man von den Großgelehrten der Tabi'in und den Schülern der Sahaba, Ridwanallahi alaihim. Wie zum Beispiel sehr bekannte Tabi'in sind Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Naam. Und wenn man von den Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am meisten spricht, spricht man von den großen Gelehrten der Sahaba Ridwanallahi alaihim. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen, dass wir auch sagen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein oder Allahs Wohlgefallen auf ihnen. Allahs Wohlgefallen auf ihnen, weil Allah azzawajal mit ihnen zufrieden ist. Na, wir haben heute gelernt, was ist ein Sahabi, was ist ein Tabi'i. Und wir wollen noch inshallah ta'ala hinzufügen, was ist ein Atba'u Tabi'i. Ein Atba'u Tabi'i ist jemand, der einen Tabi'i als Muslim getroffen hat und als Muslim gestorben ist. Und da sprechen wir auch meistens von den großen Gelehrten. Na. Und wir haben heute gelernt, Al-Hadith, Al-Khabar, Al-Athar. طيب الحمد لله nächste Mal werden wir inshallah ta'ala über den Isnad und den Sanad und den Matan sprechen. Vielleicht wollen wir noch hinzufügen, wir belassen es lieber hier und Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.